über den Beat, gezielt wie B.I.G. Was ich release, explosiv wie Dynamit. Ich keep es echt, jeder Text ist ein Meisterwerk. Ich schraub Kollega mit seiner Goldkette fest an meinem Herz. Kochaura, ich habe den Funk, verdammt. Ich bin am Start wie ein Nachbarland. Ganz entspannt, behandel mir ja böse intravenös mit paar giftigen Spritzen, bis hier die Lebenslichter ausgehen. Ich hasse die Menschheit, ohne Witz, ich plädiere für eine weltweite Ein-Kind-Politik. Stört bestimmt niemanden, ist made in China. Und bei den Turnschuhen zumindest beschwert sich keiner. Edgar, Wasser, dein Name hat Priorität. Meine Reime so fett, Ärzte raten ihnen zur Diät. Mein Flow sitzt, als ob er sich im Kinosaal bequem machen würde, halt leider, um den Bushido-Film zu sehen. And if you don't know, now you know, Wichser. Was für dich ein Gangster ist, ist für mich ein Laden. Deine Eltern müssen klauen, du siehst mit enorm auf. Wenn die Beats stimmen, ist es egal, wie die Texte sind. Zweimal derbe, 16 Zeit, für scheiß Rapper, der Tod ist da. Johnny Rakete, Mann und Edgar zum Wasser setzen. Sechs Schachmatt, leckere Flows machen Rap wie der Schmack auf Duchess, hässlich am Parkplatz. Ey, ich komm mit Edgar im K.K. und bauen unser Studio auf, wo früher mal dein Bett stand. Fett, Mann, du chillst ab bei Deutschland, such den Superstar. Doch du bist auch mit Air Force One nicht Präsident der USA. Du bist scheiße, damit meine ich nicht mal, dass du kacke bist, sondern ein dicker Haufen Scheiße, der da auf der Straße liegt. Bobby K. Action, ich mach Drive-By am Spielplatz. Ich bin ein ungezogener Köter, denn ich mach nie Platz. Wie war's? Ich kletter auf Häuser so wie King Kong. Du sagst, du bist ziemlich krass, doch ich bin ill wie Kim Jong. Ding Dong, dir fehlen die Eier, du Clown. Ey, du bist gar nicht dope, mein Tinnitus hat einen geileren Sound. Keiner ist drauf, du bist bald schwanzlos, ganz tot. Dein Gig ein schlechter Überfall, keiner hebt die Hand hoch. And if you don't know, now you know, Wichser. Was für dich ein Gangster ist, ist für mich ein Laden. Deine Eltern müssen klauen, du siehst mit enorm auf. Wenn die Beats stimmen, ist es egal, wie die Texte sind. Zweimal derbe, 16 Zeit, für scheiß Rapper, der Tod ist da. Was für dich ein Gangster ist, ist für mich ein Laden. Deine Eltern müssen klauen, du siehst mit enorm auf. Wenn die Beats stimmen, ist es egal, wie die Texte sind. Zweimal derbe, 16 Zeit, für scheiß Rapper, der Todestag.